sag doch und ich sag nee. Sie sag doch und ich sag nee. Sie sag doch und ich sag nee. Sie sag doch und ich sag nee. Nicht vom Inhalt. Bla bla bla bla bla bla. Nee. Nicht vom Inhalt. Bla bla bla bla bla bla. Du musst mich auch mal ausreden lassen, sonst wirst du noch den Inhalt dieser Geschichte verpassen. Denn es nützt nichts, um den heißen Brei herum zu reden. Sonst fragt dich doch jeder, worum geht's denn? Ich sag jetzt einfach mal frei heraus, was bei mir geht, damit auch jeder die Hintergrundstory versteht. Ohne lange Umschweife komm ich auf den Nenner. Ich komm auf den Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Penner. Ich verlieh mich nie in Nebensächlichkeiten. Ich hab die besten Argumente, wenn wir streiten. Du sagst doch und ich sag nee. Du sagst doch und ich sag nee. Lied vom Inhalt. Bla bla bla bla bla bla. Nee. Lied vom Inhalt. Bla bla bla bla bla bla. Ich hab mir vorne Marmeladenbrot geschmiert. Inhalt. Bla bla bla bla bla bla. Für dich ist der ganze Checker, ich krieg jede Bier. Inhalt. Bla bla bla bla bla bla. Ich sag, was Sache ist und was sagst du? Ich sag grad was wichtig ist, also hör zu. Ich zöger nicht, dir zu sagen, was du hören musst. Ich erzähl dir alles, ich hab Redelust. Beispiel damals, ich und Napoleon. Wir hatten eine Schulband und die anderen nicht mal ein Mikrofon. Das war 1872. Ich glaube kaum, dass sie diese Zeit miterlebt haben, geschweige denn, dass es diese Zeit überhaupt gibt. Doch! Nee. Doch! Nee. Doch! Nee. Doch! Nee! Lied vom Inhalt! Bla bla bla bla bla bla. Nee! Lied vom Inhalt! Bla bla bla bla bla bla. Ich hab mir vorne Marmeladenbrot gespielt! Inhalt! Bla bla bla bla bla bla. Ich hab den Inhalt von dem Lied hier nicht kapiert! Inhalt! Bla bla bla bla bla. Nee! Inhalt! Inhalt! Nee! Inhalt! Nee! Inhalt!